passiert nicht viel in der ersten Strophe, doch das ist keine Katastrophe, denn die Bridge ist in Moll. Auch das ist super toll und sie endet nicht auf B, sondern durch ein abrundendes E. Und der Refrain, der geht ins Ohr und dann singt der ganze Chor ein wirklich schönes Lied. Die zweite Strophe dann hört sich ähnlich wie die erste an. Und das ist ja auch wichtig, sonst wär's zu unübersichtlich. Und auf die Bridge kann man mitnichten verzichten, denn die Bridge ist unsere Bitch. Und auf sie muss ich reimen. Und der Refrain ist immer gleich, zum Mitsingen hilfreich für das wirklich schöne Lied. Dann kommt der Break und der ist ja auch echt wichtig. Und verständlicherweise finden manche ihn zwar nicht ich, doch ich tu's nicht. Ich muss ihn einfach singen, sonst werde ich es als Musiker nie zu etwas bringen. Und falls man jetzt noch will, kann man leise und still noch ne Strophe hinzufügen, zwei Akkorde tun schon genügen. Und dann, ohne Kitsch, die allerletzte Bridge, sie kündigt den Refrain an und der ist dann auch dran. Und der Refrain ist schon wieder eins der wichtigsten Glieder vom wirklich schönem.